1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Was jetzt? Jetzt hatten wir eine kleine technische Panne. Wir bitten das zu entschuldigen. Ich glaube, man konnte mich draußen nicht hören und ich konnte mich selbst auch nicht hören. Also, wir sind da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben eine freie Themennacht, eine offene Talkrunde heute, wie immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht heißt Fabian. Fabian ist 29. Hallo Fabian. Hallo Domian. Fabian, weswegen rufst du an? Also, ich onaniere in der Öffentlichkeit. Du, also das, ja. Du onanierst in der Öffentlichkeit? Ja, also Du bist ein Exhibitionist. Nicht Exhibitionist, ich onaniere in Bus und Bahn, aber nicht so, dass man mich sieht. Achso, du willst also, gar nicht, dass man dich dabei entdeckt? Genau. Warum machst du das denn dann? Weil das für mich, es erregt mich, wenn ich Leute sehe und onaniere und die nicht wissen, was ich tue. Was wäre denn in dem Moment, wenn jemand dich erwischt und sieht, dass du onanierst? Das weiß ich nicht. Das kann ich schlecht sagen, weil es mir noch nicht passiert ist. Ja. Aber wenn mich jemand ansieht, dann habe ich schon ein schlechtes Gefühl und schäme mich dann dafür, was ich mache. Mhm. Wie lange machst du das schon? Also ich mache das jetzt regelmäßig seit knapp einem Jahr und davor habe ich es schon mal ausprobiert und habe halt dann gemerkt, dass ich dazu neige. Also dass das mich erregt. Mhm. Bist du schon mal erwischt worden? Bis jetzt noch nicht. Das habe ich dann auch daraus geschlossen, was du gerade gesagt hast, ja. Ja. Wie oft, du sagst ein gutes Jahr ungefähr, wie oft machst du das? Also so gut wie täglich. Täglich? Ja. Und es passiert immer im Bus oder in der Bahn? Ja, also ich suche mir dann gezielt Busse aus, in denen nicht viele Menschen drin sind. Mhm. Wir stellen uns das mal vor. Es sind nicht, du steigst in einen Bus ein, der ist relativ leer. Du gehst, denken wir uns mal, ganz nach hinten. Genau. Setz dich hin. So, wie funktioniert das dann? Dann schaue ich erstmal, wer sitzt in dem Bus. Mhm. Und dann, wenn jemand da ist, der mir gefällt, eine Frau, dann greife ich mir halt in die Hose und fange an, in der Hose zu onanieren. Mhm. Bis zum Schluss? Ja, bis ich ejakuliere, ja. Genau. Seit einem Jahr machst du das erst. Und vorher hattest du diese Sehnsucht weniger. Was heißt weniger? Ich habe gemerkt, dass so etwas mich erregt. Davor gar nicht. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, beim Bus- oder Bahnfahren, dass ich mir halt öfter in den Schritt greife und dass es mich erregt, wenn ich sehe, wie die Leute da sitzen. Mhm. Ja. Onanierst du denn für dich alleine zu Hause auch noch? Nein. Nein? Das nicht. Nein. Also es konzentriert sich alles auf dieses in der Öffentlichkeit. Genau. Und dann immer mit dem Thrill, nicht entdeckt zu werden. Ganz genau, ja. Wie findest du selbst das denn, dass du das tust? Also im Nachhinein, wenn ich dann den Bus verlasse, dann schäme ich mich dafür. Hm. und denke mir eigentlich, dass ich das nicht wieder machen möchte. Mhm. Aber ich tue es trotzdem immer wieder. Mhm. Hast du eine Beziehung, eine Freundin? Nein, schon seit knapp über 6 Jahren nicht mehr. Seit über 6 Jahren nicht mehr? Ja. Wie erklärst du dir das? Die damalige Beziehung ist in die Brüche gegangen und hatte seitdem immer mal wieder was mit Frauen zu tun, aber nichts Ernsthaftes. Mhm. Ja, und dann kam halt das mit meiner Neigung. Ja, das kam ja erst vor einem Jahr. Ja, mhm. Aber davor war auch mit Frauen eher gar nichts. Mhm. Also klar, ich habe versucht, Kontakt aufzubauen, aber habe es nicht wirklich geschafft. Ja. Und jetzt im Moment habe ich Angst davor, einfach Kontakt zu Frauen aufzubauen. Aus der Angst, dass sie sich von mir distanzieren, wenn ich ihnen von meiner Neigung erzähle. Wenn sie es herausfinden, dafür schäme ich mich. Was man ja auch verstehen könnte dann. Dass die dass die geschockiert werden, die Frauen. Genau, genau. Neben der, sagen wir mal, geschmäcklerischen oder moralischen Seite von der ganzen Angelegenheit, gibt es ja auch eine juristische. Ja. Das heißt, du schrammst immer so haarscharf an einer Anzeige vorbei. Nämlich, wenn man dich erwischt, dann hast du eine Anzeige an der Hals wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja. Und kommst auch da mit dem Gesetz in Konflikt. Ja. Ja. Was hast du denn, also du sagst, du schämst dich dafür und eigentlich sagst du, findest du dieses Verhalten auch nicht in Ordnung? Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja. Was hast du denn dagegen schon versucht zu unternehmen? Also ich habe versucht, also ich kaufe mir immer eine Monatskarte, ist das? Mhm. Um halt meiner Neigung nachzugehen und habe dann schon mir keine Karte gekauft, damit ich eben nicht Bus und Bahn fahren kann, bin dann aber, weil ich es nicht geschafft habe, bin dann einfach so gefahren ohne Karte und habe auch versucht, Busse und Bahnen zu meiden, was aber natürlich extrem schwierig ist. Ja. Könntest du das denn auch machen, beispielsweise, weiß ich jetzt, an eine Bushaltestelle oder in eine U-Bahn-Haltestelle? Ging das da auch oder muss es dann wirklich in der Bahn oder im Bus sein? Nein, also an Bushaltestellen, weil da ist das Risiko, also das empfinde ich, dass dort das Risiko auch größer ist für mich, erkannt zu werden. Mhm. Es ist auch immer damit verbunden, dass du dir eine Person, dann in dem Fall eine Frau, ausguckst, die du toll findest und dann quasi auf sie onanierst. Genau. Ja. Das ist wie ein Suchtverhalten, ne? Ja. Es ist wie ein Suchtverhalten und das ist wie ein absolut zwanghaftes Verhalten, was du da an den Tag legst. Du siehst ein, dass es nicht in Ordnung ist. Du schämst dich dafür. Du hast sogar Angst davor, dass du erwischt wirst und in Konflikt mit dem Gesetz kommst und du kannst es dennoch nicht ändern. Ja. Was machst du denn so sonst im Leben? Also ich bin arbeitslos. Ja, wie lange schon? Ich bin jetzt 4 Jahre arbeitslos. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war Tischler. Tischler, schöner Beruf. Ja. Ich habe den Realschulabschluss gemacht und habe dann eine Ausbildung zum Tischler abgeschlossen. Ja. Und habe dann in einer Tischlerei gearbeitet, wo ich leider entlassen wurde. Wenn ich zu dir sage oder wenn ich dich frage, bist du ein unglücklicher Mensch, was würdest du mir antworten? Also, soweit bin ich eigentlich glücklich, nur dass ich meine Neigung nicht in den Griff bekomme. Mhm. Fühlst du dich einsam? Ja. Hast du Freunde? Also ich habe sehr, sehr selten Kontakt zu anderen Menschen. Also ich habe schon Bekannte, mit denen ich auch was unternehme ab und zu. Aber nicht so einen besten Freund hast du nicht? Nein. Wie ist es mit Familie? Hast du Kontakt zu deinen Eltern, Geschwistern? Ich habe keine Geschwister und zu meinen Eltern habe ich auch eher unregelmäßig Kontakt, weil sie etwas weiter weg wohnen. Ja. Und wenn, dann nur telefonieren. Klingt für mich schon so, wie du das erzählst, als ein wirklich sehr einsames Leben. Ja. Und dazu kommt dann diese merkwürdige, bizarre Verhaltensweise, die du an den Tag legst. Ja. Da ist doch sicher auch die Sehnsucht, sich mal wieder zu verlieben und eine Beziehung zu finden und so weiter. Aber du hast das gerade ja schon begründet, dass du Angst hast. Ja, ich habe Angst, dass man mich abweisen könnte aufgrund meiner Neigung. Wer weiß das denn überhaupt? Jetzt hast du es mir erzählt. Wer weiß das denn? Also ich habe mit noch niemandem darüber gesprochen. Noch niemandem? Ja. Also Fabian, ich finde es erstmal gut, dass du den Mut gefasst hast, hier anzurufen. Gehört ja auch etwas Mut dazu, weil das ist ja schon eine schäbige Angelegenheit und viele rümpfen die Nase und werden denken, was ist denn das für eine Sau? Ne? So denken die meisten ja. Ja. Ich habe das aber jetzt, glaube ich, so verstanden bei dir, dass das wirklich nicht irgendeine perverse sexuelle Neigung ist, sondern das ist eine Zwangsstörung, die du hast. Und ich würde dir dringend, sehr dringend eine Psychotherapie empfehlen. Ja. Wie man das macht, wo man das macht, welche Art der Therapie für diese Störung am besten wäre, das wird dir jetzt meine Psychologin erklären. Ja. Und ich rate dir wirklich dringend, das dann auch anzugehen. Denn nur so hast du eine Chance, wieder ein relativ normales Leben zu führen. Ja, okay. Zumal jede Zwangserkrankung hat auch eine Ursache. Und wer weiß, auf welche Dinge du da stößt in deinem Leben, auch aus ferneren Tagen, die dir schwer zu schaffen machen und die sich jetzt durch dieses seltsame Verhalten Luft machen. Ja. Ja? So, ja. Fabian, jetzt legst du auf und du wirst von Elke, meiner Psychologin, zurückgerufen. Ja, okay. Und ich danke dir, könnt ihr alles in Ruhe gleich besprechen. Okay, danke schön. Fabian, mach's gut. Tschüss. So, Jana, 24. Guten Morgen, Jana. Hallo, guten Morgen. Jana, um was geht's bei dir? Und zwar habe ich deine Sendung verfolgt und mein Augenmerk fiel auf die Anruferin Jessica von dieser Woche, die zum Thema Maßregelvollzug was zu sagen hatte. Ja, die hatte sich verliebt in einen Menschen, der im Knast saß. Maßregelvollzug, genau. Und wahrscheinlich noch sehr lange sitzen wird wegen Mordes. Ja, genau. Und nicht so genau wusste, wie es weitergeht und wie sie sich verhalten soll, ja? Genau. Und wie gesagt, ich habe vorher schon mal überlegt, bei dir anzurufen, habe mich aber immer noch nicht ganz so überwinden können und das hat den Ausschlag gegeben, denn mich trifft dasselbe Thema. Das heißt, du bist auch in einen Knacki verliebt? Ja. Ja, erzähl mal ein bisschen. Verliebt, also wir sind zusammen. Ja? Wir haben heute unser einjähriges, welch Zufall. Heute, Gratulation. Ja. Dankeschön. Erstmal so die Fakten. Ein Jahr heute zusammen, wie kennengelernt, wo kennengelernt? Ja, das ist eine etwas pikante Geschichte. Ich habe eine Ausbildung gemacht, eine therapeutische Ausbildung. Das sag nicht im Knast. Im Maßregelvollzug. Im Maßregelvollzug. Ja. Vielleicht erklär mal kurz für die Leute, dann haben wir rundherum informiert, was ist genau Maßregelvollzug? Also erstmal ist es ein großer Themenkomplex, der so einfach gar nicht abzuhandeln ist. Der einfachste Unterschied, würde ich jetzt sagen, ist, Knast ist einfach, ich bekomme meine Haftstrafe und sitze sie ab. Und Maßregelvollzug ist, ich begehe eine Haftstrafe aufgrund von Alkohol-Drogenmissbrauch oder aufgrund einer Persönlichkeitsstörung und gehe in Therapie. Also das ist immer kombiniert mit einer therapeutischen Begleitung. Genau, ja. So, und da hast du ein Praktikum gemacht. Genau, dort habe ich ein Praktikum gemacht und habe meinen jetzigen Partner dort kennengelernt. Was aber bestimmt tabu ist, ne? Dass man Auf jeden Fall. Also es hat sich die Zeit über entwickelt. Ich habe ihn da halt natürlich jeden Tag gesehen und er hat mir sehr viel von sich erzählt und war immer sehr offen. Und das hat mich schon beeindruckt, wie er auch mit mir umgegangen ist, weil ich da viele Leute kennengelernt habe, die mir in die Augen geguckt haben und gelogen haben. Ja. Wie alt ist er? Er ist 43. 43? Und weswegen sitzt er? Schwere Körperverletzungen mit Todesfolge. Oha. Ja. Also wie lange noch? Also wenn es ganz schlimm kommt, bis August 2015. Aber derzeit wird über Lockerungen verhandelt. Und es könnte sein, dass er 2012 schon, was heißt schon, aber dann rauskommt. Ist denn eure Verbindung, eure Liebe schon so in die Gänge gekommen, während du das Praktikum noch gemacht hast oder als es dann vorbei war? Nee, das ist ja eigentlich das, ja, was heißt das Lustige daran? Aber ich hatte meinen letzten Tag dort und ich wusste ja, ich werde ihn so nicht wiedersehen. Und ich wollte eigentlich ganz gerne wissen, wie es mit ihm weitergeht, was aus ihm wird, wie es ihm geht. Und habe ihm am allerletzten Tag meine Adresse gegeben und daraufhin haben wir angefangen, uns zu schreiben. Ach so, so ging's los dann. Genau, so ging's los. Und ich habe damals auch unter anderen Namen noch geschrieben, weil ich halt auch nicht wusste, dass meine damaligen Arbeitskollegen das so mitbekommen. Natürlich. Verstehe. Heikle Sache. Ja, also ich mochte ihn einfach so nur ganz gerne. Aber habe auch damals mit Freunden drüber gesprochen und habe gesagt, das ist eigentlich, ja, also er ist so ein ganz netter, aber ich hätte mir niemals vorstellen können, mit ihm zusammenzukommen. Mhm. Und wie sieht denn euer Zusammensein jetzt aus seit einem Jahr? Wie oft seht ihr euch zum Beispiel? Also wir haben die Möglichkeit, uns jedes Wochenende zu sehen. Wie lange dann? Also ich kann von morgens bis abends da sein. Das heißt, ab 8 Uhr darf ich rein und bis 19 Uhr kann ich da bleiben. Wo rein? In den Maßregelvollzug, im geschlossenen Bereich ist er. Ja, und seid ihr dann alleine oder? Ja. Ihr seid alleine in einem Raum? Ja, wir einen sind ganzen alleine, Tag. Ja. Ach, das ist ja interessant. Das heißt, da kann man auch ein bisschen intim werden. Das stimmt, ja. Das ist dann auch schon passiert. Das ist ja interessant. Ja, also es ist wirklich so, als wir näher in Kontakt kamen, wir haben uns 30-seitige Briefe geschrieben hin und her und irgendwann ging es weiter mit Telefonaten. Hm. Und ich habe mit einer ehemaligen Arbeitskollegin auch gesprochen, die auch dort noch arbeitet und die sagte irgendwann, Maren, Jana, Entschuldigung, du bist verliebt. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, auf gar keinen Fall. Hm. Nicht in diesen Spinner. Also ich habe damals gedacht, er ist, ja. Ein Spinner, ja. Erzähl uns doch mal, Jana, bitte doch noch mal ein paar Sätze zu seiner Tat. Du hast es gerade so als Überschrift gesagt, aber was genau hat er gemacht? Ja, was hat er getan? Er ist gewalttätig geworden einem Menschen gegenüber und hat ihn halt sehr schwer verletzt. In welcher Situation und was für ein Mensch war das? Das war ein Bekannter von ihm und die haben bei ihm zu Hause getrunken. Und dann kam es irgendwann im Laufe des Abends zu dieser Tat. Und also es war kein Vorsatz, es war nichts Geplantes. Das, was halt am allerschlimmsten für meinen Partner ist, halt, er ist nach dieser Tat gegangen und da hat der das Opfer noch gelebt, ist aber im Laufe des Abends aufgrund der Schwere der Verletzung verstorben. Hm. Welche Verletzung hat er, also dein Freund, diesem Mann zugefügt? Schwerste Verletzung. Bitte? Also das Schwerstverletzung. Das, ich merke, dass du gar nicht so gerne darüber sprechen möchtest. Ja, ne? Das ist... Ist für mich aber interessant zu wissen. Sag's doch mal bitte, da kann ich mich besser in dich hineinversetzen und die Geschichte besser verstehen. Ja, was ist passiert? Die Rippen sind gebrochen, es kam zu massiven Einblutungen der inneren Organe, die Wirbelfortsätze waren abgetreten, solche Geschichten, also es war schon... Der Mann ist dann jämmerlich verstorben. Ja, man kann es sagen, er ist verreckt. Verreckt. Ja. Waren das Freunde vorher? Ob sie vorher Freunde waren? Ja, die beiden Männer. Freunde kann man nicht sagen. Es waren Zweckbeziehungen, Trinkbeziehungen. Ja. Muss man so sagen, ja. Wie steht denn dein Freund heute zu dieser Tat? Er bereut es. Er bereut es auf jeden Fall. Also er... Hat er denn vorher, bevor dieses passiert ist, auch zu Gewalttätigkeiten geneigt? Zu Wutausbrüchen, ja. Also er ist ein sehr impulsiver Mensch. Ich habe ihn auch als impulsiven Mensch kennengelernt und ich muss sagen, im Laufe der Zeit ist er um einiges ruhiger geworden. Weißt du eigentlich, durch was dieser Streit entfacht wurde zwischen den beiden? Ja. Weswegen? Aber es ist eine lange Geschichte, die deinen Rahmen sprengen würde wahrscheinlich. Mhm. Es ging da ganz viel vorab schon. Und letztendlich Auslöser war, dass das Opfer ausgerastet ist und hat ihn da angepöbelt und ist handgreifig geworden und da hat es bei meinem Partner ausgeklickt. Also er bereut die Tat sehr. Ja, er hat sich damals auch für die Therapie entschieden. Er hätte auch in den Knast gehen können, hat sich aber für die Therapie entschieden, weil er unbedingt wissen wollte, was was da in ihm ausgesetzt hat. Mhm. Also diesen Grund, was passiert ist, was so weit kommen konnte. Wie lange sitzt er jetzt schon? Seit Anfang 2007. Seit 2007. Ist er denn ein bisschen weitergekommen schon? Weiß er, was mit ihm los war und ist? Stellenweise schon, ja. Also es sind diese gesamten Lebensumstände, in denen er sich damals befunden hat. Also keine Partnerin, soziale Isolation, Arbeitslosigkeit, Trinkerei natürlich. Und er sagt halt häufig, und das glaube ich ihm auch, dass er dann getrunken hat, wenn er mit gewissen Leuten unterwegs war. Also er hatte so keine festen Freunde und weil ihm die Decke auf den Kopf gefallen ist, hat er sich halt gewisse Leute ausgesucht, die eben auch trinken und da hat man sich getroffen und damit er diese Leute im Kopf haben konnte, hat er halt noch mehr getrunken. Wie stehst du denn zu seiner Tat? Tja, es ist schlimm, ne? Es ist eine Sache, die man nicht verzeihen kann. Da ist ein Mensch gestorben. Ja. Und wenn er den Krankenwagen zum Beispiel anonym angerufen hätte, wenn er nur das gemacht hätte, wäre der Mensch vielleicht gerettet werden können. Ja, es hätte passieren können. Also was mich an dieser ganzen Sache noch weiter, ja, das muss ich so sagen, es widert mich schon fast an, war, dass sie zu dritt in dieser Wohnung waren. Und der andere, der mit dabei war, der hat dann nur neben gesessen und nicht eingeschritten, gar nichts, der hat einfach nur zugeguckt. Und der ist auch noch mit dem Verstorbenen 1,5 Tage in dieser Wohnung verblieben. Also das Ganze ist im Prinzip nur rausgekommen, weil das Opfer polizeilich gesucht wurde. Die standen da vor der Tür. Der andere Mann hat die Tür aufgemacht, die Polizei reingelassen und Also eine sehr, sehr, sehr merkwürdige und schreckliche Geschichte letztendlich. Jetzt bist du mit diesem Mann zusammen, der vielleicht, wie du gerade sagtest, bis zum Jahre 2015 noch sitzen muss, was ja eine sehr lange Zeit ist. Wie gehst du damit um, dass dein Freund im Prinzip hinter Gittern ist? Ja, es ist schwierig. Also es ist eine Gratwanderung für mich, weil einerseits übe ich halt diesen therapeutischen Beruf auch aus und muss mich selber natürlich auch schützen und kann auch nicht offen damit umgehen. Arbeitgeber finden das bestimmt nicht witzig und der ein oder andere Klient wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Also ich arbeite nicht mehr im Maßregelvollzug, aber dennoch in dem therapeutischen Bereich. Gleichzeitig ist natürlich so normal. Du bist Therapeutin. Das heißt, du machst dir sehr viel Gedanken auch über dich selbst. Ich bin keine Psychotherapeutin, aber ich arbeite. Ja gut, aber du arbeitest in dem Bereich. Ja. Da stellt man sich ja auch selbst sicher immer wieder die Frage, was ist denn mit mir los, dass ich mich auf so eine sehr, sehr ungewöhnliche Liebesgeschichte einlasse? Brauche ich vielleicht irgendwie so diesen Tick, dass da jemand im Knast sitzt und dass ich den bemuttern muss, dass ich für den vielleicht die einzige Säule nach draußen, der einzige Anker nach draußen bin und so weiter. Machst du dir da Gedanken über dich selbst auch? Ja, also ich habe auch lange Zeit, bevor ich mit ihm zusammengekommen bin, ich habe viel darüber nachgedacht, ob das eine richtige Entscheidung ist und ob ich diesen Weg überhaupt gehen möchte und habe auch über sowas wie Co-Abhängigkeit nachgedacht. Genau. Und habe aber gedacht, ich bin nicht mit, oder habe für mich festgestellt, ich bin nicht mit ihm zusammen aus dem Grunde, weil ich mich jetzt als Retterin sehe oder das Gefühl haben möchte, wir sind jetzt Bonnie und Clyde und solche Geschichten, sondern er liegt mir wirklich am Herzen. So. Gibt ja auch so Geschichten, wo dann Frauen sehr lange bei den Inhaftierten also waren und als die Jungs dann rausgekommen sind, dann funktionierte das nicht mehr. Das ist auch natürlich eine Sache. Also wir sprechen viel über solche Dinge. Ja. Er ist sehr, sehr ehrlich und also ich finde ja ganz wichtig, wenn du ihm wirklich aus tiefstem Herzen abnimmst, dass er das bereut und dass er sich verändern will und dass er auch intensiv an sich arbeitet. Anders sehe ich keine Chance. Das ist so, definitiv. Also ich warte nicht jahrelang auf einen Menschen, bis er wieder rauskommt und dann finde ich das schon eine tolle Sache. Weil, das habe ich damals zu der Anruferin auch gesagt, das ist natürlich für jemanden, der inhaftiert ist, ein Lebensglück ohne Gleichen, eine Liebe draußen zu haben. Ja, das ist das, was meine Eltern immer vorwurfsvoll sagen. Es ist das Beste, was ihm passieren konnte. Und er grinst darüber und sagt, das stimmt. Ja, aber es muss für dich auch das Beste sein. Es muss für dich kein Opfer sein und du musst auch was davon haben. Ja, sonst geht es nicht. Ja. Also eindeutig. Also es ist ein Geben und Nehmen. Klar, das heißt, du bist für dich schon entschlossen, dass du auf ihn wartest. soweit es möglich ist, ja. Also ich bin nicht so, dass ich jetzt diese rosarote Brille aufhabe, mir das alles ganz toll und einfach vorstelle. Mhm. Ich bin da schon ehrlich zu mir und sehe halt auch die Schwierigkeiten, die da sind. Wir haben beispielsweise besprochen, wenn er rauskommt, wir kennen uns halt nur über das Telefon, über Briefe, über die Wochenenden, die wir zusammen verbringen, und ob es draußen klappt, wissen wir nicht. Ja, ihr habt null Alltag miteinander. Nee, richtig. Null. Und das sind so Dinge, wenn er rauskommt, ich möchte auch nicht, dass wir erstmal zusammenziehen. Mhm. Das finde ich auch gut. Ist besser, wenn er dann erstmal für ein halbes Jahr oder ein Jahr oder auch länger eine eigene Wohnung hat und man dann sich auch draußen annähert, weil man die Beziehung im Prinzip nochmal neu von vorne anfangen fängt, ne? Ja. Also Jana, dann kann ich dir und euch nur wünschen, dass das funktioniert. Dankeschön. Und ich hoffe, dass er es wirklich ernst meint und dir nicht nur eine perfekte Show abliefert. Da vertraue ich dann schon auf deinen scharfen Blick und deine Erfahrung, auch, die du gesammelt hast. Ja, ja. Grüße ihn schön von uns und von mir. Mach ich. Und viel Glück euch beiden. Ja, danke. Und dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Ach, an dieser Stelle grüßen wir mal alle Knackis, die uns zuhören. Und hier werden ja in den Knästen sehr viel gehört oder gesehen, das weiß ich ja. Also schöne Grüße in all die vielen Häuser in Deutschland, die verschlossen sind. Es geht weiter mit Katrin. Und Katrin ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Katrin, was ist dein Thema? Ich habe mich eigentlich für die gestrige Sendung an euch gewandt. Da ging es ja um Umgang mit Verstorbenen. Genau. Ich selbst bin Thanatologin. Was bist du? Das ist eine Thanatologin, das ist ein... Thanatologin? Thanatologin, genau. Was ist das? Erklär es uns. Das ist ein Beruf, der sich eben mit den Verstorbenen befasst. Das heißt, wir versorgen die Verstorbenen, sodass eben die Verwesung für gewisse Zeit ausgesetzt werden kann. Ach, du arbeitest in einem Bestattungsinstitut? Ich habe selber ein Bestattungsinstitut. Ach so. Und ihr macht die, also er konserviert ein wenig die Leichen. Wir können konservieren, natürlich auf Wunsch, das will ja nicht jeder. Und richten eben auch Verstorbene nach Unfällen wieder her, sodass man eben den Angehörigen nochmal sehen kann. Was ja oft der Fall ist, dass jemand aus dem Haus geht, verunglückt und dann sagt der Bestatter, gucken Sie lieber nicht mehr. Das ist, denke ich, ganz schlecht. In der Regel kann man was machen, weil... Wie macht man das, wenn jetzt jemand durch einen Unfall beispielsweise sehr entstellt ist, auch im Gesicht? Mhm. Wie machst du das dann, dass der Mensch wieder ja fast so aussieht wie vorher? Das hängt ja immer davon ab, wie schwer die Verletzungen sind, aber wir haben eben von der Ausbildung gelernt, wie eben der Schädelaufbau und alles ist. Wir haben also grundlegende Anatomiekenntnisse über. Kurze Zwischenfrage, ihr das weiter erklärst. Ist das dieses Thanatologie? Thanatologie. Ja, ist das ein Ausbildungsberuf oder ist das innerhalb des Bestatters? Das ist innerhalb des Bestatters quasi ein fortführendes Studium. Okay, verstehe. Und beinhaltet eben auch anatomische Kenntnisse und hat man im Grunde genommen klar, weil man weiß, wie der Schädel aufgebaut ist und versucht ihn dann wieder zu rekonstruieren bei schlimmen Verletzungen eben anhand von Fotos. Aber wie rekonstruiert man ihn? Mit welcher Masse arbeitet ihr da? Ja, alles, was eigentlich so einem zur Verfügung steht, ob es ein Gips ist, weil man eben da Knochen nachformt oder eben dann auch Schrauben benutzt, um Knochen wieder zurechtzukriegen. Ach so, weit geht es auch, dass ihr Schrauben benutzt. Dann wird eben auch genäht, die Unterhaut und die Oberhaut. Wir haben also Nähtechniken, die man eben auch in der Medizin verwendet, gelernt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du und deine Kollegen, dass ihr über viele, viele, viele Stunden an einem Leichnam arbeitet. Richtig. Wie lange maximal ist es schon passiert? Also 6-7 Stunden können schon vorkommen. 6-7 Stunden, um den einigermaßen herzurichten. Dann wird er wahrscheinlich zum Schluss dann noch geschminkt. Und Notfalls, also bei schweren Verletzungen ja. Sonst allerdings wollen wir es möglichst vermeiden. Ne? Also dadurch, dass ja im Grunde auch dann, wenn so schlimme Verletzungen sind, meist auch im Dialyseverfahren eine Flüssigkeit, die desinfizierend ist, eingespritzt wird, damit einfach die Verwesung aussetzt, hat man schon eigentlich eine ganz gute Form und Farbe, dass man dann nachher wirklich nur noch die schlimmsten Sachen vielleicht mal abwachst oder so. Was ist das für ein Gefühl? Das ist für uns, die wir damit nichts zu tun haben, ein gruseliges Gefühl. Wir stellen uns vor, du stehst in eurem Arbeitsraum, in der Halle, es wird eine Halle im Bestattungsinstitut sein. Und bist eben stundenlang, bastelst an einer Leiche herum. Aha. Wie gehst du damit um? Das bin ich oft gefragt worden. Also ich empfinde das also erstmal unheimlich spannend, dass ich sagen kann, also okay, jetzt sieht das so aus, als würde ich ihn wirklich nicht mehr vorzeigen. Und wenn man nachher dann davor steht und sagt, Mensch, das geht gut, das kann man gut zeigen. Mhm. Und für mich ist es eigentlich unheimlich schön, wenn Angehörige kommen und sagen, das ist ja super, dass das noch möglich war. Und denkst du bei deiner Arbeit noch an den Menschen? Ja. Oder ist es für dich einfach ein Objekt, das perfekt hergerichtet werden muss? Nee, eigentlich ist es so, dass ich auch mit den Leuten spreche, während ich sie zurechtmache. Das ist so wahrscheinlich irgendwie so eine Macke noch, weil ich vorher in der Medizin arbeitete, aber für mich ist es nach wie vor ein Mensch. Ja. Und spreche dann eben auch, wenn ich die zurechtmache, dass sie sagt, Mensch, jetzt sehen sie aber wieder schick aus, da wird sich ihr Mann aber freuen. Oder dann, dass man sie sehen aber schnieke aus, ja, so spricht man halt. Ich könnte mir vorstellen, wenn ihr da zu mehreren zugange seid, dass auch schon mal der ein oder andere derbe Scherz und Witz fällt. Ich arbeite in der Regel allein. Ach so. Selten mit mehreren, also ich habe manchmal jemanden dabei, wenn jetzt eben, was jetzt zunehmend ist, die Verstorbenen auch immer mehr Gewicht haben, wo man dann jemanden braucht, einfach wenn man mal Wänden drehen oder irgendwas machen muss. Dir war bei der Arbeit noch nie gruselig? Nö. Dann dürfte ich den Job nicht machen, das ginge nicht. Ne? Kannst du dich, wie lange machst du es jetzt schon? Ich bin seit 2003 Bestatterin und habe die Thanatologie 2006 gelernt. Was, wenn du das überhaupt so sagen kannst, was war für dich, schon auch für dich, die du erfahren bist und viel gesehen hast, der schlimmste und schwierigste Fall? Entweder, wenn ich kleine Babys habe, wo ich dann denke, meine Güte, die haben ihr Leben noch nicht gehabt. Wenn ich vor einem Verstorbenen stehe, der über 90 ist, dann denkt man sich, okay, das Leben hatte einfach, ja, die hatte Leben, derjenige. Was ich schlimm fand, als ich in London gearbeitet hatte, bei dem Bestatter, der auch die ganzen Soldaten zurechtmacht, die im Irakkrieg jetzt gefallen waren, wenn man dann eben so vor 18-, 19-jährigen Jungs steht, die total zerschossen sind und man sich dann eben denkt, meine Güte, was soll der ganze Mist? Und gerade welche, die Special Forces waren, die wirklich sonst eigentlich mit allen Wassern gewaschen sind und dann kommt so eine Granate und zerschießt die, da kriegt man eine Wut. Pflichtweg die Wut. Ja, und das hast du in London gesehen? Ja, die habe ich mit zurechtgemacht. Du hast die mit zurechtgemacht. Ja. Wie ist das überhaupt bei, sagen wir mal, wirklich bei schwersten Unfällen, wo vielleicht gar nicht mehr viel übrig geblieben ist von den Menschen. Bahnleichen wie aktuell, ne? Ja. Ja, wie macht ihr das dann? Also, das kommt immer drauf an, wie jemand zum Beispiel, jetzt Bahnleichen ist besonders extrem, wie die im Grunde genommen vor die Bahn gefallen sind. Das kann ja so und so ausgehen. Aber manchmal ist es eben auch so, dass da wirklich nicht so wirklich viel mehr, wo man wirklich Schwierigkeiten hat, auch den Mensch überhaupt zu identifizieren. Ja, da kann man also gar nicht mehr viel. Wo zum Teil es nur noch per DNA geht. Ja, ja. Wenn aber jetzt zum Beispiel Hände oder so gut erhalten bleiben, versuchen wir wenigstens eine Hand sichtbar rauszulegen und den Torso dann alles im Grunde genommen so weit wieder zurechtzumachen und zeigen den Menschen nicht, sondern auch eine Hand ist markant und jeder kennt von seinem Partner die Hand oder von seinen Kindern und weiß dann, genau, es ist mein Kind, ist mein Mann. Wie ist das denn eigentlich, wenn du bist täglich mit Leichen zu tun, hast täglich mit Leichen zu tun. Ja. Wie ist das vom Geruch her? Riechen die? Das kommt auch wiederum drauf an. Jeder Mensch hat ja sowieso seinen Eigengeruch. Aber wenn ich natürlich jetzt eine ältere Dame im schlechten Pflegezustand abhole, dann ist das natürlich immer geruchlich anders, als wenn ich einen jungen Mann habe, der irgendwo mit Herzinfarkt zusammengebrochen ist, der seine Morgentoilette schon hinter sich hat. Das ist natürlich ein Unterschied. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass du diese manchmal vielleicht sehr, sehr unerträglichen Gerüche sogar dann auch mit nach Hause nimmst. Ja, bei uns ist das alles in eins, also Haus und Werkstatt. Kann man denn, so, ja. Geht das so einfach, man beschäftigt sich 5-6 Stunden mit Leichen und macht hier und da und dann geht man mal rasch rüber und macht isst sich ein Käsebrötchen? Ja. Das geht. Ja. Weil es absolut Job ist für dich. Nein, weil es einfach für mich ganz normal ist und mir Spaß macht. Also das hört sich ganz doof an. Ich glaube, da Spaß. Gehen einigen Leuten die Haare hoch, aber also mir bringt das Spaß. Für mich ist das ein super toller Beruf. Und wenn ich höre, dass Leute sagen, oh, die Leute weinen ja alle nur bei einem, stimmt nicht. Man hat also unheimlich wertvolle Gespräche, man hat unheimlich tolle menschliche Begegnungen. Das heißt, du machst nicht nur die Arbeit am Sarg, sondern oder im Sarg, du gehst dann auch zu den Angehörigen und machst Beratung. Genau. Was ja unter Umständen wahrscheinlich auch sehr psychologisch anspruchsvolle Situationen sind, weil du bist ja mit schlimmster und tiefster Trauer konfrontiert und musst dann die richtigen Worte finden und musst einfühlsam sein und so weiter. Ja, was aber toll ist, man erfährt sehr viel über den Verstorbenen, den man anschließend zurecht machen möchte. Ja. Und das ist natürlich auch eine Arbeitserleichterung für mich. Aufgrund dieser Arbeit ist der Tod für dich normal? Er gehört zum Leben. Ist immer so ein schöner Spruch. Ja, also es ist einfach im Grunde genommen etwas, was einfach so der Wertenlauf ist. Wir haben jetzt Herbst, wir haben jetzt Winter, da fallen die Blätter vom Baum. Bei den Menschen ist es nicht anders. Wir werden geboren und irgendwann werden wir alt und werden sterben. Ja, das ist immer so, die rationale Einsicht ist immer die eine Sache, aber das wirklich emotional wirklich dann so zu sehen, die andere. Denkst du manchmal, wenn du da stehst und arbeitest an einem Toten, naja, in ein paar Jahren oder irgendwann lieg ich hier und jemand anders bearbeitet mich? Ja, insbesondere dieses Jahr hatten wir sehr viele Verstorbene, die so an unsere Altersgruppe so angelehnt waren, was dieses Jahr sehr augenfällig war. Und da denkt man sich dann auch so manchmal, meine Güte, so wenn man dann die Trauerkarten setzt oder so, da denkt man, die Daten rücken aber jetzt doch bedenklich an einen ran. Ne? Hast du Angst vorm Tod? Nö, Angst nicht, weil ich eigentlich glaube, dass danach irgendwas noch ist, weil manche Begebenheiten, die einen so umspuken, wenn man mit Verstorbenen arbeiten, scheinen einen irgendwie so doch darauf hinzuweisen, dass dann mit dem Tod wahrscheinlich der Mensch stirbt, aber die Seele lebt. Da umspuken dich Gegebenheiten in dem Bestattungsinstitut? Ja, so einfach so Sachen, die so passieren, wo man sagt, also man hat doch das Gefühl, dass der Tote nicht tot ist, sondern dass irgendwie derjenige, der da verstorben ist, noch irgendwas aussendet. Wie merkst du dieses Gefühl? Woran machst du das fest? Ich würde sagen, das sind so wie Schwingungen, dass man das Gefühl hat, bei dem einen ist man besonders zugetan, bei dem anderen ist das so ein bisschen neutraler, bei dem nächsten hat man so das Gefühl, ja, jetzt kannst du mal langsam fertig werden. Also es ist so unterschiedlich. Jeder Verstorbene, ich will nicht sagen, spricht mit einem, aber man hat so ein Bauchgefühl dabei. Gibt es Verstorbene, die dir unangenehm und ekelhaft sind? Ja, wenn die besonders lange gelegen haben. Das ist natürlich dann auch nicht nett. Das muss man echt sagen, Profi hin, Profi her. Wenn die eben am Verwesen sind, das ist nicht mehr lustig. Das heißt, wenn jemand im Wald gefunden wird und vielleicht schon viele Wochen am Montag, dann seid ihr auch noch dafür zuständig? Oder auch zu Hause, wenn die zu Hause dann irgendwann Nachbarn angerufen haben, gesagt haben, hier riecht es jetzt aber streng, genau. Da müsste mal nachgeguckt werden. Das sind natürlich auch so Situationen, die auch wir nicht gerade jetzt so... Kriegst du denn dann überhaupt, wenn du dann Feierabend machst, diesen Geruch aus der Nase raus? Ja, aber man merkt sich den Geruch länger. Also immer, wenn irgendetwas ist, was ähnlich riecht, dann hat man sofort wie so einen kurzen Blitz, wo man sagt, oh. Ne? Wie reagieren eigentlich so die Leute darauf, wenn du sagst, ich bin Bestatterin? Gehen die nicht erstmal so zurück? Unterschiedlich. Ich finde eigentlich, die Menschen öffnen sich dafür mehr. Es ist eigentlich nicht mehr ganz so tabuig, aber es ist schon noch so ein Nischenberuf. Ja, und ich könnte mir schon vorstellen, dass manche so ein bisschen Sorge haben oder Angst haben, dass es halt tot, mit Tod, wenn man nichts zu tun haben und dass es Igitt und... Ja, obwohl ich meine, viele nehmen das auch sehr scherzig, das muss man schon sagen, die wissen, was wir tun und... Hast du für dich einen Wunsch, wie du irgendwann in einem Sarg zurechtgemacht werden möchtest, mit all deiner Erfahrung, die du hier schon gesammelt hast? Nö, eigentlich der überlasse ich das so meiner Familie, was wieder ganz gemein ist, weil ich denen dann den schwarzen Peter zuschiebe. Das ist genau das, was wir nicht schätzen. Ja. Also ich denke, wenn die Familie mich schön zurecht macht in Wohlfühlkleidung und mir mitgibt, was mir jetzt auch wichtig ist oder mir vielleicht dann wichtig ist und sich drumherum setzt und Anekdötchen aus meinem Leben erzählt und vielleicht lachen und auch Freude haben und so dann an mich zurückdenken, das wäre für mich eigentlich der richtige Rahmen, wie ich gerne verabschiedet werden möchte. Katrin, wenn du, was du sicher auch machst, wenn du Urlaub machst, und nehmen wir mal, du warst 4 Wochen auf den Bahamas oder irgendwo in einer paradiesisch schönen Umgebung, freust du dich auf deinen Beruf dann wieder? Urlaub mache ich eigentlich nicht, weil meine Kunden machen ja auch nicht Urlaub. Ach so. Also von daher, nee, nehme ich mir eigentlich nicht. Aber es ist eigentlich so, dass ich Spaß dran habe und mich eigentlich auch drauf freue. Also, eine Bestatterin mit Leib und Seele. Das ist ja auch gut so, denn ja, das ist ein wichtiger Beruf, dass das ordentlich und auch würdevoll gemacht wird. Und dass man da halt auch richtig hintersteht. Ja. Ich danke dir für den Anruf und für die interessanten Einblicke in deine Arbeit, Katrin. Ja, und was ich eigentlich so den Hörern gerne vermitteln möchte, dass eben, wenn Bestatter sagen, kann man nicht mehr sehen, nachfragen, es geht eben oftmals doch, aber viele Bestatter haben leider diese Ausbildung nicht, die relativ aufwendig und kostenaufwendig ist. Und einfach nachfragen, weil man kann uns eben auch hinter den Kulissen buchen, dass also ein Bestatter auch sehr wohl den Angehörigen herzeigen kann, auch wenn er selber nicht so kann. Okay, danke für die Information, Katrin, und alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.40 Uhr und 40 Sekunden haben wir und hier ist die Edith. Edith ist 65 Jahre alt. Guten Morgen, Edith. Guten Morgen, Dorian. Guten Morgen, Edith. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich habe auch dieses Thema Umgang mit Verstorbenen. Und zwar wollte ich von meiner Tochter berichten, die nach einer langen Krebskrankheit verstorben ist und die gewünscht hat, im Kreis der Familie zu sterben. Wann ist deine Tochter verstorben? Die ist vor 4 Jahren verstorben. Ja, wie alt ist sie geworden? 39. Ja. Und sie hatte den Wunsch, dass sie im Familienkreis verstirbt. Ja, ja. Wer war der Familienkreis? Ja, ihr Mann und ihre Eltern, also mein Mann und ich und ihr Bruder. Mhm. Und was auch noch, oder wer noch anwesend war, das waren ihre engsten Freunde, ihre engste Freundin, die aus Holland gekommen ist. Mhm. Und und dann im Laufe des Tages, als sie starb, dann kamen auch Nachbarn und Freunde und haben sich verabschiedet von ihr. Sie ist zu Hause gestorben? Ja, sie ist zu Hause gestorben. Welche Krankheit hatte sie? Sie hatte Krebs. Mhm. Und sie hat da viele Jahre gelitten, aber sie hat immer versucht oder sie hat immer Mut gehabt und weil da ein kleines Kind war und sie wollte schon überleben, aber zum Schluss war diese... Du hast viele Jahre Angst, Bangen, Höhen, Tiefen und Rückschläge dann erlitten. Ja, ja, ja. Diese Krebserkrankung, das ist ja wirklich ein Auf und Ab und man schöpft wieder Hoffnung und dann stehen wieder neue Operationen an und dann kommt wieder eine Chemotherapie. Aber zum Schluss hat sie aufgegeben, hat gesagt, jetzt will ich nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ist dann nach Hause gegangen? Nee, sie war immer zu Hause. Also mit diesen, waren zwar Krankenhausaufenthalte, ja, dauernd, wenn wieder ein Tumor entfernt wurde oder eine Chemotherapie, aber sie war dann immer wieder zu Hause. Was für ein Krebs war das? Das war ein Liposarkom. Das ist genau? Ja, das ist ein Krebs der Weichteile. Ach so. Und zwar ist das im Oberschenkel, hat sich das bemerkbar gemacht, während ihrer Schwangerschaft hatte sie dann so eine Delle, ich weiß gar nicht, es hat nicht besonders gestört, aber dann ist das erst untersucht worden, als das Kind geboren war, weil das vorher gar nicht ging, Röntgenaufnahmen und so weiter. Und dann, als das entfernt wurde, dann ist sofort gesagt worden, das ist ein Krebs. Das ist auch in ihrem Alter eigentlich ein sehr schnell wachsender Krebs. Und dass sie das noch dann 5 Jahre überlebt hat, das war schon sehr viel. Jetzt hast du gerade gesagt, dass der Wunsch deiner Tochter war, dass sie im Kreis ihrer Angehörigen stirbt. Und wie du es gerade so angedeutet hast, waren dann ja doch recht viele Leute am letzten Tag auch bei ihr. Ja, wir wussten, dass es zu Ende ging. Sie wusste es und wir wussten es. Und, war sie bei Bewusstsein bis zum... Zum Schluss nicht mehr, obwohl in dem Moment, als sie starb, ihre Reaktion schon besagte, dass sie dass sie bewusst war, dass wir da waren. Denn mein Mann saß neben ihr und hat ihre Hand gehalten und sie hat dann seine Hand gedrückt und ihre Augen waren auch offen in der letzten halben Stunde. Ich war also obwohl sie sprach nicht mehr mit uns, aber ich wusste, dass sie wusste, wir waren alle bei ihr. Ne? Glaubst du, dass sie Angst hatte? Nein. Nein, sie ist. Nein. Sie ist sie war sehr, sehr stark und auch in dem Bewusstsein schon vorher, dass es zu Ende ging. Mhm. Ich habe also fast jedes Mal die Fassung verloren, weil mich das so bedrückt hat. Aber dann hat sie mich getröstet und hat gesagt, Mama, sei doch nicht traurig. Also es ist schon, ich weiß nicht, wo manche Menschen so eine Kraft herwächst, ja, in solchen extremen Situationen. Ja, das finde ich auch ganz erstaunlich. Mhm. Es gibt so umwerfende Beispiele. Ja. Hat sie dir so in der letzten Zeit, als sie noch sprechen konnte, hat sie dir etwas Besonderes mit auf den Weg noch gegeben? Was ihr wichtig war, wenn ich bei ihr saß, dass ich ihr von ihrer Kinderzeit erzählte. Mhm. Ja, das war ihr, fand ich ja seltsamerweise, sehr, sehr wichtig. Mhm. Und dann haben wir uns ausgetauscht und was sie wusste, manchmal, was ich dann nicht mehr wusste. Und das hat so eine zusätzliche Nähe geschaffen. Ja. Ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Ja. Ja, das war ja auch etwas, was ihr beide dann ganz intim miteinander geteilt habt. Ne? Ja. Und verbunden, was euch verbunden hat miteinander. Ja. War sie dein einziges Kind? Nein, ich habe noch einen Sohn. Also, wir haben noch einen Sohn, ja. Der ist sehr viel jünger. Und es gibt aber auch ein Enkelkind von deiner Tochter. Wie alt war das Enkelkind, als deine Tochter gestorben ist? Ja, 5 Jahre alt. 5 Jahre. Mhm. Wie hat das Kind das verkraftet? Ja, wir haben da oft drüber nachgedacht, was er verstanden hat. Er hat ja über die Jahre immer seine Mutter erlebt, die wieder ins Krankenhaus musste und wieder krank war oder zu Hause lag und so. Und ich denke mir, in der ersten Zeit hat er sicher gedacht, sie käme wieder. Hm. Ja. War er denn dabei, als die Mama gestorben ist? Ja, in dem Moment, als sie starb, nicht. Aber er war im Haus und es waren ja viele Leute da. Wie ich sagte, er war Nachbarn anwesend und Freunde und auch andere Kinder. Und ist ihm gesagt worden, jetzt ist die Mama gestorben. Und dann hat er sich von ihr verabschiedet. Hat er geweint? Nein. Nein. Nein. Mhm. Deswegen meine ich auch, es war ein 5-jähriges Kind, kann das nicht verarbeiten, so in der Form, wie wir das wissen. Ne? Zu welcher Tageszeit ist deine Tochter verstorben, Edith? Das war nachmittags. Nachmittags. Was habt ihr dann danach mit der verstorbenen Tochter getan? Wie lange war sie noch im Haus? Was habt ihr gemacht? Ja, also sie war bis abends im Haus. Unser Schwiegersohn wollte eigentlich gerne, dass sie noch in der Nacht da blieb, aber das war nicht möglich. Es war Sommer und ein ziemlich warmer Tag. Und dann, als der Bestatter kam, der sagte dann, tut es nicht, das ist einfach nicht gut, macht es nicht. Aber sie war immerhin einige Stunden dann noch bei euch. Ja, ja. Was ist da geschehen in dieser Zeit? Was ist da geschehen in dieser Zeit? Also erstmal diese... Was mich sehr, sehr berührt hat, und da denke ich auch oft drüber nach, also in dem Moment, als sie starb, war ihr Gesicht eigentlich sehr entspannt. Und also nach einer kurzen Zeit sah das so aus, als wenn sie lächeln würde. Mhm. Also es haben auch andere gesagt, dass das so war. Ich habe hinterher gedacht, du hast dich vielleicht getäuscht, aber es war... Also es war ganz friedlich. Ganz friedlich, ja, ganz friedlich. Habt ihr sie angezogen, umgezogen? Ja, also vorher hatten wir schon Kontakt mit Frauen aus einer Hospizgruppe, die sich sehr liebevoll um meine Tochter gekümmert haben und auch um mich, wenn ich wirklich sehr weit unten war, dass sie mit mir gesprochen haben. Und Und die Frauen haben dann geholfen, sicherlich. Ja, die sind dann auch gekommen und dann hat sie Kleidung anbekommen, diese kurz vorher, also 3-4 Wochen vorher, hat sie die noch gekauft. Ach so, sie hat sie sich gekauft dafür, dass sie als Tote... Also da bin ich nicht ganz sicher, aber sie wusste ja eigentlich in dem Moment, als sie das kaufte, dass sie gar nicht mehr tragen konnte. Also war das schon fast eine bewusste Entscheidung, dass es ihre Totenkleidung sein wird. Ja, denke ich mal. Mhm. Eine ganz helle Hose und so ein gekringeltes Shirt, also so eine richtige leichte Sommerkleidung. Mhm. eigentlich so, wie sie auch war. Sie war ein fröhlicher Mensch. Und hast du als Mutter noch mal die Gelegenheit dann gehabt, auch mal ganz alleine bei deiner verstorbenen Tochter zu sitzen? Ja. Hast du dann auch mit ihr gesprochen? Ja, ich habe mit ihr gesprochen und was ich das geht mir manchmal so im Kopf rum, dass ich ständig ihre Hände angeguckt habe, dass ich gedacht habe, ich meine, das war mir früher auch aufgefallen, aber im Tod, sie hatte so feingliedrige Hände, so lange Finger und wie schön ihre Hände waren. Mhm. Also das sind so Details, ne? Ich weiß nicht, auch in dem Sterbevorgang, sie hatte so große blaue Augen, ganz wunderschöne Augen. Mhm. Und wie gesagt, ich wusste nicht, ob sie bei Bewusstsein war, aber sie machte eben die Augen auf und guckte in eine Zimmerecke ganz interessiert und ließ sich auch nicht davon abbringen. Mhm. Und da dachte ich auch, was sie sieht, was ich nicht sehe oder was wir nicht sehen. Ja, genau. Ja. Ich meine, ich habe mich in den ganzen Jahren viel mit der Sterbeliteratur beschäftigt, habe Bücher von Moore gelesen und von der Kübler-Ross. Mhm. Und ich bin also... mein einziger Trost ist, dass ich denke, es geht weiter. Sie ist irgendwo anders. Ja, und sie ist übergegangen in eine andere Wirklichkeit. Ja, genau so. Liebe Edith, ich danke auch dir, das habe ich gestern den Anrufern ja auch gesagt, sehr für die Schilderung, weil das sind intime Momente, die du jetzt hier auch geschildert hast in der Öffentlichkeit. Ja. Dafür danke ich dir sehr herzlich. Was ich noch sagen wollte, Domian, ich könnte nur jedem sagen, der einen Angehörigen wirklich mit in Liebe verbunden ist, lass niemanden allein. Lass niemanden allein ist, wenn es einmal möglich ist und bei vielen ist ja bekannt, die lange krank waren, dass man bei den Lieben ist und sie begleitet, wie wichtig das ist. Ja. Ich danke für auch den Tipp noch und wünsche dir alles Gute, Edith. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören, Domina. Und weiter geht es mit dem Markus. Hallo Markus. Hallo der Junge. 27. Ja. Um was geht's? Es geht um meine Freundin, wenn man es noch als das bezeichnen kann. Ich weiß nicht, ich bezeichne es noch als das. Das Problem ist folgendes. Ganz kurz vorher noch gesagt, sie hatte letztens einen harten Schicksalsschlag hinter sich. Sie ist vergewaltigt worden. Und wann? Ja, sie war danach nicht mehr sie selbst. Wann war das? Sie hat... Wann war das? Das war vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen? Ja. Ah ja. Mhm. Und sie hat dann auch letzte Woche Dienstag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, Selbstmordversuch hinter sich gehabt. Sie hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten. Mhm. Es hat allerdings, es ist alles gut gegangen. Das war der Tag, der Dienstag, wo die Aussage gemacht werden sollte. Also bei der Polizei halt alles zu Protokoll nehmen und so weiter und so fort. Ist sie auf offener Straße überfallen worden? Sie war sie war auf Reise und ist halt gegenüber vom Bahnhof in so eine Toilette rein, eine Gaststätte, wollte auf Toilette und ist halt dort auf der Toilette überfallen worden. Ach, du je. Und auf jeden Fall war es dann halt so, dass sie eben nicht mehr sie selbst war. Ich habe auch gemerkt, ihre Mutter war dann auch sehr abweisend, was Männer anbetrifft. Wir waren auch noch nicht so lange zusammen. Nämlich wie lange? Ein guter Monat. Also das war alles sehr, sehr frisch, es war alles wunderbar und da kam halt dann dieser Schicksalsschlag mitten rein. Und ich bin auch arbeitslos geworden vorher, hatte auch noch mit mir selbst zu tun, aber habe halt meine ganze Kraft eben ihr aufgebracht. Und habe auch gemerkt, sie war sehr dankbar dafür. Sie hat es auch immer öfters gesagt. Ich habe auch gesagt, du brauchst dich nicht für alles bedanken. Es ist alles okay. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt? Der Stand der Dinge ist jetzt folgender, dass sie letzte Woche Mittwochabend habe ich sie zu ihrer Mutter gebracht. An dem Dienstag ist Folgendes noch vorgefallen. Sie hat ja dann die Aussage gemacht, und die Mutter hatte, ich habe abends mit der Mutter telefoniert und da hat mir die Mutter ausgerichtet, dass sie nichts mit mir zu tun haben möchte. Sie kann es mir aber selbst nicht sagen, weil sie gerade schläft. Ja. Irgendwann später ist sie online gekommen. Wir haben da so dieses ICQ, haben wir da mal geschrieben, wenn ich nicht halt bei ihr war oder sie bei mir. Ja. Und hat mich gefragt, warum ich nicht mehr melde und was los ist. Und habe ich halt dann halt gesagt, ja, was ist mit dir los? Hat deine Mutter sagt zu mir, du willst nichts mehr mit mir zu tun haben. Und da ist sie aus allen Wolken gefallen und wusste nichts davon. Sie hatte dann aber auch zu mir gesagt, sie hatte schon einige Tage das Gefühl, dass sie halt denkt, die Mutter will nicht mehr, dass ich mit ihr zusammen bin. Warum? Wie alt ist deine Freundin denn? 21. Die wohnt bei ihrer Mutter. Bei Mutter. Mhm. Und ich habe halt das Gefühl gehabt, dass die Mutter eben aufgrund dessen, das kann ich auch teilweise verstehen, ich ein Mann bin. Sie halt im Grunde genommen da vielleicht dachte, sie geht, ja, im Umgang mit Männern geht sie eben ja eher stimmungsmäßig nach unten. Aber, ja, immer, wenn okay, aber war, immer wenn sie bei mir war, ist sie aufgeblüht und es war alles wunderbar. Ja, also wie ist der Stand der Dinge jetzt? Der Stand der Dinge jetzt ist, dass kein Kontakt mehr ist und ich nicht weiß warum. Und das ist momentan eigentlich das große Problem. Moment mal, bei dem, sie hat das abgestritten und hat gesagt, das stimmt gar nicht, was die Mutter... Das stimmt gar nicht. Und ist dann aber noch in der Nacht, sie hat dann zu mir gesagt, ich soll sie holen. Mhm. Also sie hat keinen Führerschein und habe ich sie halt nachts noch geholt und an dem Mittwochabend habe ich sie dann auch wieder zu ihrer Mutter gebracht. Mhm. Sie hatte dann Donnerstag, Freitag was zu erledigen. Ich habe dann an dem Donnerstag die Zusage für einen neuen Job bekommen. Da hat sie mir auch noch gratuliert dafür und nicht so schnell, nicht so viel. Da komme ich gar nicht so schnell mit. Wann habt ihr euch das letzte Mal jetzt gesehen? Das letzte Mal gesehen an dem Mittwochabend. Das letzte Mal Kontakt hatten wir dann. Diese Woche Mittwoch? Letzte Woche Mittwoch, ja. So, auf, und Kontakt hattet ihr? Kontakt hatten wir das letzte Mal am Freitag und zwar in der Form, dass sie mir um 19 Uhr, wir wollten eigentlich an dem Abend dann zu meinen Eltern nach Thüringen fahren, eine SMS geschrieben hat, ihr geht's nicht gut, sie kommt nicht mit. Sie meldet sich bei mir, wenn es ihr besser geht. So, und die letzten Buchstaben waren HDL, hab dich lieb. Okay, dann hast du sicher irgendwann nochmal angerufen dann am anderen Tag. Ja, ne, hab ich am gleichen. Ich wollte natürlich wissen, warum geht's ihr nicht gut, was ist los mit ihr? Dann war das Handy aus, bin ich zu ihr gefahren und dort hat man mir die Tür nicht aufgemacht. Ich habe aber gesehen, dass, weil Licht geschienen hat durchs Fenster, dass halt jemand da ist. Und irgendwann hat dann die Mutter rausgerufen, Markus, verstehe es endlich. Svenja will mit dir nichts mehr zu tun haben. Okay, und seitdem hat sie sich nicht mehr bei dir gemeldet? Ich habe am Sonntag eine Mail bekommen, lass mich bitte in Ruhe. Ich allerdings auch vorher schon Mails bekommen habe, wovon sie auch nichts wusste, wo ich mal davon ausgehe, dass das vielleicht auch die Mutter war. Okay, also wir halten mal fest, da ist irgendwas mit der Mutter im Busch, die versucht, diese ganze Sache zu blockieren. Ja, das Gefühl habe ich halt auch. Du bist auch nicht sicher, ob diese Mails wirklich von ihr kommen oder von der Mutter. Ja, also könnte war sein. Von einem liest denn deine Freundin ihre Mails auch selbst? Oder bist du da auch nicht so ganz sicher? Ihre SMS selbst? Oder das, bist du da nicht das, sicher? Das weiß ich seitdem auch nicht mehr. Also ich weiß seit, ja, wie gesagt, dem Dienstagabend, wo da die Mails halt kamen. Mhm. Okay, pass auf. Sie ist eine 21-jährige Frau. Ja. Sie ist eine erwachsene junge Frau. Sie hat jetzt gerade einen schlimmen Schicksalsschlag erlitten. Das heißt, da ist sie schon aus der Bahn geworfen. Ja. Sie hat schon registriert, dass ihre Mutter das Ganze wegbremst. Ja. Das hat sie ja mitbekommen. Ja. So, jetzt würde ich an deiner Stelle nochmal alle Register ziehen und einmal ein Signal setzen, sowohl über SMS als auch über Mail, vielleicht sogar über Brief, dass sie sich melden soll. Und dann würde ich erstmal nichts machen. Okay, weil ich habe ihr halt schon eine Mail geschrieben, weil was mich auch halt wundert, ist die Sache, sie hat bei solchen Sachen wie Wer kennt wen und so weiter, wurde auch geändert aus Vergeben in Bin Single. Aber es ist in einem Album, was jetzt nicht so schnell zu finden ist. Also ich sag mal, die Sachen zu ändern, das Profil, ja, ist auch für jemanden wie die Mutter, die sich jetzt nicht so unbedingt auskennt mit Technik, sehr leicht. Okay, also aber wir reden. Albumbild hat sie noch ein Foto von mir mit ihr zusammen. Okay, pass auf, Markus. Ja. Du kannst sowieso jetzt nicht mehr machen. Die Frau weiß, dass du mit ihr gerne zusammen sein möchtest. Ja. Sie weiß auch, dass du ihr beistehst jetzt in diesen schweren Zeiten. Ja. Vielleicht braucht sie auch wirklich ein bisschen Ruhe im Moment, nachdem was vorgefallen ist. Ich würde mich an deiner Stelle erstmal ganz still verhalten, gar nichts machen. Okay. Denn mehr als diese Signale kannst du gar nicht senden, als die du schon gesandt hast. Ja. Das Verhalten der Mutter ist natürlich merkwürdig, dass sie jetzt... aber vielleicht ist es auch irgendeine Panikreaktion oder ich weiß nicht was. Ich weiß halt auch nicht, was in dieser einen Stunde passiert ist, weil wenn sie mir wirklich schreibt, also sie hat es ja auch per Mail geschrieben, sie will mit mir nichts zu tun haben, muss ja in dieser einen Stunde zwischen hab dich lieb und ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, irgendwas vorgefallen irgendwas sein, seltsames, dass sie diese Meinung hat. Ja. Also ich würde jetzt, damit du gar nicht in den Ruch kommst, dass du sie bedrängst oder dass du da sehr massiv bist, mich zurückziehen. Okay. Das ist das Allerklügste, was du machen kannst. Ja, bei mir ist halt jetzt die Sache, ja, wie komme ich damit jetzt klar? Das ist das psychologische Problem. Okay, das psychologische Problem musst du ein bisschen aushalten im Moment. Ja. Ich meine, wenn es für sie ist, mache ich das sehr gerne. Das musst du für sie jetzt machen. Ja. Und dann muss man mal sehen, wie sich die Sache so in 4 bis 8 Wochen entwickelt. Okay. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ja. Viel Glück und alles Gute wünsche ich Markus. Ja, tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Markus, der Schnellsprecher war das. In der Technik heute Nacht Nami Strack und morgen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Klar, sind wir auch wieder da. Und dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Und wie immer könnt ihr ab 0 Uhr uns erreichen unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss und Bye-bye. Bis morgen.